Alles Lob gebührt Allah. Ihn lobpreisen wir. Ihn bitten wir um Hilfe und um Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer eigenen Seelen. Und wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer eigenen Seelen und von den schlechten Taten. Wen Allah rechtleitet, den kann niemand in die Irre führen. Und wen er in die Irre gehen lässt, den kann keiner rechtleiten. Segen und Heil auf den gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah. Ihn alleine, der keine Gefährten hat. Ihr seid die Gäste Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Haus. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Schritte, die wir zur Moschee gemacht haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie von uns akzeptiert. Und wir sprachen über die Gutestuende. Muhsinun, al-Muhsin, der Gutestuende. Und dann haben wir euch letzte Woche erklärt, oder wir haben darüber gesprochen, was das Gute gegenüber den Eltern ist. Was ist das Verständnis, al-Ihsan, in Bezug auf den Eltern? Das haben wir letzte Woche erklärt, wenn ihr euch erinnern könnt. Und diesen Freitag möchten wir und um ganz kurz eure Erinnerungen wieder hervorzurufen, wir sprachen ja, was ist letztendlich die Belohnung dafür, beziehungsweise die Strafe, wenn man Allah, wenn man Ihsan, das heißt gut zu den Eltern ist, was man in Dunya, in dieser Zeit, an Belohnung bekommt. Also die Belohnung, was die Belohnung in dieser Zeit in Bezug auf den Eltern. Wenn man gut zu den Eltern ist, was bekommt man in dieser Zeit? Jetzt sprechen wir darüber, was bekommt man an Belohnung oder beziehungsweise an Strafe in Bezug auf Eltern im Jenseits. Also alles, was nach dem Tod, was sind die Vorzüge, wenn man gut zu den Eltern ist, was man dann an Belohnung bekommt, beziehungsweise an Strafe nach dem Tod. Und sogar wenn der Vater ein Muschrik ist, oder kein Muslim, Muschrik heißt, er betet jemand anders als Allah an, damit Allah betet da jemand an. Und Abdullah ibn Salul war der Kopf der Heuchler. Er war der Kopf der Heuchler. Und als Abdullah, der Sohn, war ja rechtschaffen, wurde Muslim, kam zum Propheten und meinte, ja Rasulallah, lass mich meinen Vater töten, den Heuchler. Aber der Prophet wollte dies so nicht. Und auch Ibrahim a.s., der Sohn von Azar war der Vater von Ibrahim a.s., unser Prophet Ibrahim. Er hatte Angst um seinen Vater Ibrahim. Er hat zu ihm gesagt, was wir aus dem Koran entnehmen, ich habe Angst, Vater, um dich, vor der gewaltigen Strafe Allahs nach dem Tod. Obwohl er Muschrik war, hat Ibrahim sich Gedanken und Sorgen gemacht für seinen Vater. Hat gesagt, egal, er ist Kerfer, egal, ich mache mir keine Sorgen, nein. Und jetzt, sie waren Kuffar, wie zum Beispiel der Vater von Ibrahim. Und Ibrahim hat die Sorgen um ihn gemacht. Und heute, wenn der Vater vielleicht nicht betet oder nicht richtig fastet, heißt das, dass du den Kontakt mit ihm und dass du sagst, er taugt nichts und er missachtet Allahs Gebot, deswegen rede ich mit ihm? Nein, so ist es nicht. Nein, du musst Kontakt mit ihm trotzdem beibehalten. لا Und wo ist das Problem? Ist auch heute, was unsere Gesellschaft betrifft, ist, wenn der Vater stirbt, einer Familie, dann siehst du derjenige, er ruft nicht mehr seine Familie an. Er ruft seine Geschwister nicht mehr an, er ruft seine Brüder nicht mehr an, seine Enkel, er ruft, oder seine Neffen, er ruft sie nicht an. Das ist ein Fehler. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, er sagt, alle gute Taten sterben sozusagen mit, wenn die Person stirbt, außer drei Sachen nicht. Ein rechtschaffener Junge und ein Almosen, ein andauernder Almose, zum Beispiel du brauchst eine Moschee und du stirbst und du brauchst einen Brunnen und alle haben Nutzen dadurch bis zum nächsten Tag. Das ist eine Sadaqa, eine Almose, die niemals zu Ende geht. Deswegen, As-Sira, die Verwandtschaftsbande gegenüber seinen Eltern nach dem Tod, nachdem deine Eltern gestorben sind, nicht was? Der Vater war kein Gelehrter. Der Vater war kein Gelehrter zum Beispiel. Aber und deshalb, einige heute leider, sie sammeln doch Geld, Halal, Haram, alles. Und Yawmul Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, wird diesen Vater oder diesen Diener, der diese Erbschaft hinterlassen hat, er wird gefragt, vier Fragen, und bevor er vier Fragen gestellt bekommt, kann er seine Beine nicht bewegen am nächsten Tag. Ja. Und deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich am jüngsten Tag fragen, woher dieses Geld gekommen ist und wohin du das ausgegeben hast. Und dieses Geld hinterlässt du deine Nachkommenschaft. Deshalb muss man sich Gedanken machen. Deshalb, liebe Bruder, dein Vater, deine Mutter, nach dem Tod, du musst weiterhin die Verwandtschaftsbande pflegen. Wie? Indem du ihre Fehler, die Fehler, die sie gemacht haben, nicht dazu sie weiter. Zum Beispiel, dein Vater hat eine Firma gehabt, wo Haram rein und du führst diese Firma weiter. Nein, stoppe das. Stoppe das, mach daraus Halal, damit dein Vater nicht weiter diese Strafe bekommt. Während er tot ist, weil er kann es nicht mehr verhindern. Er hat keinen Einfluss mehr darauf. Aber wenn du das weiterführst, so wird seine Strafe vermehrt. Und die Verwandtschaft weiter zu bringen über seinen Vater, ist, dass du die Fehler, die deine Eltern gemacht haben, dein Vater, seine Mutter, dass sie Sachen stoppst. Und nicht, dass man denkt, wenn der Vater stirbt, dass man ein bisschen den Leuten, ja, ein bisschen Wasser gibt oder ein bisschen zu essen als Abschied für deinen Vater. Nein. Ein Sadaqa Jariya bedeutet ein Almose, was bleibt. Ich schaffe für deinen Vater ein Almose. So dass er nach dem Tod immer weiter Hasanat bekommt. Gute Taten gut geschrieben. Oder die Belohnung für die guten Taten gut geschrieben bekommt. Oder, wie wir gesagt haben, eins von den drei, die auch nicht sterben, die bleibt jetzt ein rechtschaffener Junge, der Dua macht. Seine ganze Sorge war Dunya. Die Eltern, ihre ganze Sorge war, dass sie dich sieht, dass du in der besten Position bist. Du hast die beste Arbeit, dass dir am besten geht, die beste Frau. Er sei auf die Eltern nackt rumlaufen würde. Sie waren bereit, nackt rumzulaufen, damit die Kinder Kleidung haben. Aber jetzt sind deine Eltern tot. Bist du so, dass du dafür sorgst, dass deine Eltern die beste Position ins Paradies bekommen? Machst du Dua für sie? Machst du dir Gedanken über sie? Spendest du ihres Namens? Wenn dein Vater Schulden hat, hast du dir Gedanken gemacht, diese Schulden zurückzuzahlen, dass dein Vater am jüngsten Tag ohne Schulden steht? Unser Prophet sagt, der Mann wird im Paradies erhöht, Stufen haben. Aber wie? Durch die Bittgebete des Kindes in Bezug auf seinen Vater oder seine Mutter. Wenn du mal vergibst, wenn du bittest Allah um Vergebung für deinen Vater, steigt dein Vater in Stufen im Paradies, subhanallah. Du machst Dua, er ist tot, aber er steigt in seine Stufen. Nach Salat al-Fajr, nach dem Morgengebet, vergiss deinen Vater nicht. In den Sajda, mach Dua für deinen Vater und für deine Mutter. Und dieser Dua, es gibt ein Dua im Koran, wo Allah vergebe mir und meine Familie am jüngsten Tag, wo die Abrechnung ist. Allah hat uns diese Dua in Bezug auf unsere Eltern beigebracht im Koran. Und ein Sahabi hat gesagt mit Abu Huraira, und er machte Dua, Allah vergebe die Mutter von Abu Huraira und den Vater von Abu Huraira und vergebe allen die Vergebung bitten für die Eltern von Abu Huraira. So war der Dua von Abu Huraira. Er machte Dua von dir, Allah verzeihe mir und meiner Mutter und dem Vater und meinem Vater und alle, die meine Eltern um Vergebung bitten. Und so sagte Ibn Sirin, so machen wir immer Dua für die Eltern von Abu Huraira, damit wir Vergebung von Allah bekommen. Weil der Dua von Abu Huraira, inshallah, akzeptiert ist. Also viele von uns machen keine Dua für ihre Eltern. Mach keine Dua. Der Vater schuldet, er zahlt die Schuld nicht zurück. Die Eltern haben keinen Hajj gemacht. Ja, und das ist von der Sunna, und das ist auch islamisch so, dass man Hajj macht für die Eltern, wenn sie gestorben sind. Wenn sie keinen Hajj gemacht haben. Deshalb, es ist auch eine Tugend gegenüber den Eltern, ist, dass man ihnen versucht, die Shahada einzugeben oder mitzugeben, dass man das sagt. Aber wenn er es gesagt hat, nicht versuchen, dass er es wiederholt. Und versuchen, dass man mit Allah von dieser Welt zu gehen. Das ist auch eine Form der Tugend gegenüber den Eltern. Zweitens, dass du die Schulden zurückgibst, das sind jetzt die Schritte. Ja? Zweitens, dass du die Schulden zurückgibst deinen Eltern. Weil, Vorsicht, wenn du Schulden hast gegenüber einem anderen Diener, sogar wenn du als Märtyrer stirbst, wird am jüngsten Tag Allah dir zwar verzeihen in Bezug auf ihn, aber Allah wird sagen, schau auf dieser Diener, die verzeiht. Pass auf. Wenn unsere Eltern keinen Hajj gemacht haben. Aber du siehst, heute einer geht Urlaub, macht nach Zypern. Ich mache ein bisschen Urlaub mit meinen Frauen und Kindern. Ich mache ein bisschen, wir wollen unsere Seele baumeln lassen. In Zypern oder in Mallorca. Aber deine Eltern haben keinen Hajj gemacht. Und du, dieses Geld, worin deine Eltern dich unterstützt haben, die Geduld gehabt haben, dich zur Schule geschickt haben, dass du deine Bildung bekommen hast, und dass du deine Arbeit gemacht hast, durch deine Arbeit, du dein Geld bekommen hast, Und du sagst ja, ich mache ein bisschen Urlaub und lass meine Seele ein bisschen bauen und genieße das Leben. Und diese Schulden, weil das eine Schuld gegenüber Allah hat, ist eine Pflicht, die jedem Gläubigen, wenn er dazu in der Lage ist, auferlegt worden ist. Und wie eine Sahabiya kam zum Propheten, sie hat gesagt, wenn Allah hat er das Anrecht auf die Schulden ihm gegenüber, in Bezug auf Hajj. Du sollst Hajj machen für deine Eltern, wenn sie noch keinen Hajj gemacht haben. Und wenn du keinen Hajj für sie machst, ist das eine Art von Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern. Wir haben gesprochen vor 2 Wochen, was es bedeutet, ungehorsam zu sein gegenüber den Eltern. Geh zu Kaaba. Schmück deine Augen mit der Kaaba, die Sicht zur Kaaba. Und geh den Propheten besuchen, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann wollen wir zu den Hotels, wo Frauen leicht bekleidet, a'udhu billah, rumlaufen. Und der Vater will, dass du gütig zu ihm bist, wie er gütig zu dir war. Und wie er weich und lieb zu dir war, dass du später zu ihm genauso wirst. Aber wenn dein Vater dir ein Testament hinterlässt, in einer Sünde, indem er sagt zum Beispiel, mein Sohn, versprich mir, dass du eine Kneipe aufmachst, dann sollte dein Vater nicht gehorchen natürlich. Aber die Dinge, wo dein Vater dir ein Testament hinterlässt, ein Testament, so sagt Allah SWT im Koran, wenn euch ein Testament hinterlassen wird von euren Eltern, von dem Vater, dann sollst du, nicht nur Vater und Mutter, natürlich die Eltern, dann sollst du dieses Testament erfüllen. Und sie soll, wenn er natürlich auch das spendet, dieses Sadaqa Jariya, im Namen deines Vaters, zum Beispiel du brauchst einen Brunnen im Namen deines Vaters, weil er schon tot ist, und die Menschen werden nutzen, aber zwar bis zum nächsten Tag, mach die Abstattung für Allah. Und auch nicht für deinen Vater. Du hast viele Möglichkeiten, dass deine Eltern diese Zufriedenheit erlangt. Dass ihnen es besser ergehen wird durch die guten Taten, die du verrichtest in dieser Zeit. Allah ist so barmherzig, dass er immer noch die Möglichkeit lässt, dass ihnen die Fehler, die sie in dieser Zeit, wo sie noch lebendig waren, die sie gemacht haben, dass ihnen das gezählt wird durch deine rechtschaffene Taten und durch dein Spenden und dein Dua. Einer Sahaba sagt, ja Rasulallah, gibt es noch etwas, was ich ihnen gut tun kann nach ihrem Tod? Sagt ein Sahabi zu Rasulallah alaihi sallam. Nachdem sie tot waren, jetzt ist der Bezug ist die Beziehung zwischen meinem Vater jetzt vorbei und so zu meinen Eltern? Der Prophet sagt, nein. Der Hadith sagt dir, er sagt, Wallahi, das ist ein Ungehorsamkeit gegenüber deinen Eltern. Wenn du den Kontakt brichst, oder sozusagen, genau den Kontakt, aber nicht den Kontakt in Form von Reden, wie ja manche Leute denken, ich gehe zu dem Grab und rede mit meinen Eltern, das ist nicht gemeint. Sondern Kontakt heißt, dass du sie gedenkst in deine guten Taten. Dass du Dua für sie machst, dass du für sie spendest, dass du für sie Hajj machst, wie wir gerade von euch was gesagt haben. Vergesst sie nicht in Dua, in deinen Dua, in deinen Bittgebeten. Nicht morgen und nicht abends. Mach Dua für deine Eltern nach dem Morgengebet. Salat al-Isha, in das Nachtgebet, mach Dua für sie. Deine Eltern kommen nicht schlafen, wenn du nicht eingeschlafen bist. Jetzt, deine Eltern sind tot. Du sollst nicht schlafen gehen, bis du nicht für sie Dua gemacht hast. Und die Vergebung, und Vergebung zu bitten für sie, ist letztendlich auch eine Möglichkeit, dass sie im Paradies an Rang steigen. Und der vierte Punkt weiter, ist, dass du gütig bist zu ihren Freunde, zu ihren Bekannten, dass du zu ihnen gehst und dass du sie gut behandelst, ihr sie unterstützt, ihre Freunde. Warum? Dann werden sie auch Dua machen für deine Eltern. Das ist die Weisheit darin. Ibn Umar, der Sohn von Umar, radiallahu anhu, er saß auf dem Esel. Und er trug seinen Turban. Oder lief. In Mekka. Und auf dem Weg sahen sie einen Wüstenaraber. Und er ging vom Esel runter und nahm sein Turban ab. Im Normal, jetzt vom Esel runtergekommen und nahm sein Turban ab. Und er hat den Wüstenaraber den Turban gegeben, Schutz von der Sonne, und hat ihn auf den Esel steigen lassen. Und was sagt Ibn Umar? Er sagt, dieser Mann war gut zu meinem Vater, Umar. Sie waren Freunde. Und Umar liebte diesen Wüstenaraber. Und Rasul Sallam sagte, von den besten der guten Dinge sind gegenüber den Eltern, ist, dass man gütig ist zu den Freunden des Vaters oder in Bezug zu der Mutter. Habt ihr verstanden? Das heißt, dass Ibn Umar war auf dem Esel, sein Turban ist runtergegangen, hat ihn gesehen, hat ihn auf den Esel steigen lassen, sie waren zusammen und liefen. Kann sein, dass es sein nicht sein Diener war, aber sein Bediensteter. Und er war damals auch der Bedienstete von Umar, aber sie waren auch Freunde und Umar liebte ihn. Und deswegen ehrte ihn der Sohn von Umar, aufgrund, weil er der Freund war von seinem Vater, Umar, radiallahu anhu. Das ist das Beste von dem Guten gegenüber deinen Eltern, indem du gütig zu ihrer Freunde bist. Oder wir sind heute wie die Leute am jüngsten Tag, Nafsi, ich selbst, nur auf mich bezogen, egoistisch. Nein, das ist nicht Islam. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du Dua für sie machst, dass du ihnen ein Almosen hinterlässt, eine ewige Almose. Das alles ist Ikram gegenüber den Eltern. Aber leider, betrachten wir das Gegenteil. Wir sehen heute, die Kinder, wenn die Eltern sterben oder einer von den beiden, dann entsteht Streit. Streit in Bezug auf das Erbe. Da wird geschnitten. Und manchmal verfluchen ihre Kinder, und wir haben das gesehen, Wallah, wir haben das gesehen, sogar in Deutschland, dass die Kinder verfluchen ihre Eltern, weil sie wenig Erbe hinterlassen haben. Oder sie mit dem Erben anders. Ja, und viele verfluchen an ihre Eltern. Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, eine der gewaltigsten Sünden ist Schirk zu begehen, Allah Partner beigesetzt, und zweitens ist Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern. Sündig sein gegenüber den Eltern. Der zweite Hadith, einer der gewaltigsten Sünden ist, ist jemand, der seinen Vater beleidigt. Und sein Vater fragt, ja, gibt es jemanden, der seinen Vater beleidigt? Und Rasul Salam sagt, ja. Der Mann beleidigt den Vater des anderen Mannes, so beleidigt der andere seinen Vater. Und Allah, wir sehen das heute auf der Straße. Und alle können dies bestätigen, dass wenn die Muslime so untereinander reden, dein Vater so und deine Mutter so und nächstes Jahr zurück. Und das ist einer der gewaltigsten Sünden im Islam. Und die Regel ist, jede Sünde wird mit der Hölle bestraft. Außer wenn Allah dir natürlich verzeiht. Aber das obliegt Allah. Und dass du weiter, dass du gütig bist in deinem Eltern, indem du ihre Fehler versteckst. Also wehe dir. Wie der Prophet sagt, sprich nur die guten Dinge an, die guten Dinge an, die deine Mutter oder Vater gemacht haben. Wehe dir, wenn dein Vater einen Fehler gemacht hat oder einen Fehler hatte oder deine Mutter, und du sprichst darüber mit den Menschen. Stell deinen Eltern nicht bloß. Unser Prophet sagt, sprich die guten Dinge an eurer Eltern. Verstecke die Fehler. Und wenn es gute Dinge waren, dann sprich mit den Dingen. Und wenn sie schlechte Dinge gemacht haben, dann schweige. Schweige darüber. Sprich über seine Fehler. Über die Fehler deiner Mutter. Reicht. Jetzt ist das zu Allah. Er ist zu Allah. Und es obliegt Allah, ob ihn verzeiht oder ihn bestraft. Du sollst Barmherzigkeit wünschen für deine Eltern. Und vergiss nicht. Und vergiss nicht, dass die Tugend, oder genau, und das Gute in Bezug zu deinen Eltern, dass es nach dem Tod weitergehen soll. Es wurde seine Mutter gesagt, hast du deinen Sohn? Ich habe ihn 9 Monate in meinen Bauch getragen und jetzt nun trage ich ihn sein Leben lang in meinem Herzen. Wie soll ich ihn hassen? Wenn deine Mutter, wenn sie dich in ihrem Herzen ewig trägt, bis sie stirbt, kannst du sie vergessen. Und der Prophet sagt, wenn die Leute gut zu euch sind, dann seid gut zu ihnen. Und wenn ihr nicht gut zu ihnen sein könnt, dann macht du ab für sie. Das ist unsere Regel im Islam. Dass du das, was man dir tut, dass du genau so das zurückzahlst. Mach du ab für sie. Jeden Morgen, jeden Abend. Bitte für sie Vergebung. Spende, auch wenn es 1 Euro sind, am Tag Spende oder 1,5 Euro, 50 Cent. Hast du ihre Schulden? Hast du ihr Testament? Hast du ihr Testament sozusagen entgegengenommen? Und die Sachen, die deine Eltern dir dich drum gebeten haben, hast du die vollendet? Und wisse, wie du letztendlich mit deinen Eltern umgehst, so werden deine Kinder mit dir umgehen. Hör zu. Wenn du deine Eltern vergisst, bitte. Deine Kinder werden dich auch vergessen. Und wenn du auf sie achten wirst, auch nachdem sie tot sind, werden deine Kinder auf dich achten, für dich auch gesehen. So wie du tust, so wird es auch dir ergeben. Einer der Menschen suchte die Rechtschaffensten gegenüber ihren Eltern. Und umgekehrt, die Schlechtesten in Bezug auf ihre Eltern. Ein Mann, ein Rechtschaffener, weißte. Er suchte danach. Er sah jemand, er hat um seinen Hals ein Seil. Und an dem Seil war ein Eimer. Und nicht mal ein Kamel war imstande, so ein Seil um den Hals gewickelt zu tragen. Und er trug mit dem Seil. Und er sah, wie hinter ihm ein Mann war, der ihn schlug an seinem Rücken. Genau, umgekehrt. Das war ein alter Mann trug diesen Eimer mit einem dicken Seil um seinen Hals. Und hinter ihm ein junger Mann, der ihn schlug, mit auspeitschte. Und er meinte zu ihm, erbarme dich diesen alten Mann, was machst du da? Er meinte, das, was du jetzt hier siehst, dieser alte Mann, war schlimmer, als was ich jetzt tue mit ihm in Bezug auf seine Eltern. Und das war sein Sohn. Denn sein Vater war schlimmer als sein Großvater. Weil, so wie du handelst, so wird es zu dir zurückkommen. Und das hat der Prophet Muhammad uns so beigebracht. Der Koran und einer der Mufassirin sagen in Bezug auf eine Ayah, dass Allah durch das rechtschaffene Handeln schützt Allah die 7 Generationen danach. Wenn der Großvater, der Urgroßvater rechtschaffen war, dann kommt die Generation danach, ist die Kette auch rechtschaffen. Und das war, was er gesehen hat, dass ein Sohn sein Sohn, sein Vater sozusagen bestrafte und ihm ein Eimer trägt mit dicken Seil. Und dann sah einen anderen Vater und Sohn. Er war geistig nicht mehr gesund, er war verrückt. Und dann hat er gesehen, wie sein Sohn Essen mit seinem Mund weich gemacht hat, weil er nicht mehr sich kauen konnte, und hat seinen Vater ernährt. Und hat dann sich gewundert, wie tugendhaft dieser Junge in Bezug zu seinem Vater war. Warum? Weil der Vater, der jetzt verrückt geworden ist, er war auch so zu seinem Vater. Deswegen, mach jetzt Gedanken. Wie bist du heute? Wie bist du heute? Und so wie du bist heute, so wird es dir ergehen. Deswegen entscheide heute, wie es dir ergehen soll. Genau. Er sagt, wie viele heute? Wie viele heute leiden durch ihre Kinder? Und sie sich fragen, warum sie leiden. Weil sie ihre Eltern vergessen haben. Weil sie keinen Dua für ihre Eltern gemacht haben. Weil sie keinen Sadaka für ihre Eltern gemacht haben. Weil sie vergessen haben, den Ikram Bezug auf ihre Freunde und Bekannte. Weil Weil das ist letztendlich das Gesetz Allahs und das ist die Gerechtigkeit Allahs. Deswegen heute jeder von uns sollte sich Gedanken machen. Wie bin ich zu meinen Eltern? Ruf deine Eltern an. Wenn sie noch leben. Wenn sie noch leben, rufe sie an. Mach Dua für sie. Mach Dua für sie. Ich will nicht mehr von dir. Und mach diese Dua, diese Kämpfe über sie, aus dem Koran oder frei von deinem Kopf. Aber mach Dua für sie. Bitte für sie die Vergebung und bitte für sie Barmherzigkeit. Dein Vater, deine Mutter. Und du lebst hier und deine Eltern leben woanders, in einer anderen Heimat. Und deine Eltern haben Sehnsucht, weil sie Angst haben, dass sie irgendwann sterben und dich nicht mehr sehen. Und du rufst sie nicht mal an, er sagt Wallahi. Aber dann Wallahi. Er sagt hier, wir leben hier in Europa. Er sagt, dieses Essen, was wir hier wegschmeißen, was wir essen und was wir ständig an Essen wegschmeißen. Nur dieses Essen, wenn wir das spenden würden im Namen, was wir eigentlich nur den Müll, den wir wegschmeißen, wenn wir das spenden würden an die Armen in Bezug auf unsere Eltern, im Namen unserer Eltern, das würde für uns reichen, um ins Paradies einzutreten. Ich habe euch gesagt, einmal, und ich habe euch letzte Woche die Geschichte erzählt, wo die Frau zu ihrem Mann gesagt hat, weißt du was, mein Vater lebt hier, und ich kann ihn nicht mehr ertragen, mein Vater ist jetzt verrückt geworden, bitte, sorg dafür, dass er jetzt von hier weggeht. Und dann hat er seinen Vater hochgeworfen da und hat ihn runtergeschmissen vom Dach. Und dann gesagt der Polizei, jetzt hat die Polizei angerufen und Bescheid gesagt, dass dieser Mann verrückt geworden ist, er selber runtergesprungen. Die wollten ihn loswerden. Ich habe nicht gedacht, Allah diese Geschichte erzählt. Aber wisse, dass Allah ihn gesehen hat. Die Jahre sind vergangen. Subhanallah. Der Sohn selber ist verrückt geworden. Und er ist nach oben zum Dach gegangen und ist selber runtergefallen. Und hier sagen wir euch, so wie du handelst, so wird es zu dir zurückkommen. Segen und Heil auf den gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dien Allah, fürchte Allah, bitte. Möge Allah sich unseren Eltern, sich ihnen erbarmen und ihnen verzeihen. Die Tugendhaftigkeit gegenüber den Eltern ist ein Weg zum Paradies. Aber derjenige, der ungehorsam ist gegenüber seinen Eltern, er wird ein Verlierer sein. Deswegen in der Aya, wie Allah sagt, von euch wurde nichts anderes befohlen, als für Allah einzig und alleine anzubeten oder genau zu dienen und kein Schritt zu begehen. Und gleich in der gleichen Aya sagt Allah, und ihr sollt sein tugendhaft zu euren Eltern. Deswegen handel mit Allah in Bezug auf deine Eltern. und diejenigen, die ihre Eltern lange nicht gesehen haben und die ein bisschen Geld bei der Seite haben, dann sollen sie ihre Eltern besuchen gehen. Gehen sie besuchen. Mach sie glücklich. Das ist eine Form, Wallahi, eine Form von der Tugendhaftigkeit gegenüber deinen Eltern. Und bitte sie um Dua für dich. Und wenn er seine Eltern vergessen hat, nach ihrem Tod, in ihm ist nichts Gutes. Weder in diesem Fest noch in jenem Fest.